Thank you. willst du dein Herz mir schenken, so fang es heimlich an, dass unser beider Denken dir Worte raten kann. Die Liebe muss bei beiden allzeit verschwiegen sein, drum schließ die größten Freuden deinem Herzen ein. Behutsam sei und schweige und traue keiner Wand. Lieb ihn an mich und zeige dich außen unbekannt. Kein Argwohn musst du geben, Verstellung nötig ist. Genug, dass du mein Leben dir treu versichert bist. Begehre keine Blicke von meiner Liebe nicht. Dir Neid hat viele Stricke auf unser Tun gericht. Du musst die Brust verschließen, halt deine Neigung ein. Die Lust, die wir genießen, muss ein Geheimnis sein. Zu frei sein, sich ergehen, hat oft Gefahr gebracht. Man muss sich wohl verstehen, bewacht. Du musst den Spruch bedenken, den ich zuvor getan. Willst du dein Herz mir schenken, so fang es heimlich an. Thank you.